Deutschlandfunk Soundcheck. Willkommen zu einer neuen Ausgabe. Im Studio ist heute Günther Jansen. Mitte der 80er Jahre begann ich, Musiksendungen im Radio zu gestalten und zu präsentieren. Und ich erinnere mich noch gut daran, dass ich im Mai 1985 einen Brief eines Hörers bekam, in dem er sich darüber wunderte bzw. sich bitter darüber beschwerte, dass ich in der entsprechenden Maiwoche mit keinem Wort auf den 5. Todestag von Ian Curtis eingegangen war. Ich habe den Brief eine Woche später in meiner nächsten Sendung vorgelesen und auch Musik dazu gespielt. Aber mein Versäumnis war dadurch nicht mehr wettzumachen. In diesem Jahr nun habe ich schon frühzeitig daran gedacht und widme Ian Curtis einen ganzen zweistündigen Soundcheck. Unser Thema bis 3 Uhr, Joy Division, 25 Jahre nach dem Tod des Sängers Ian Curtis. Es geht heute um Joy Division, ihre Geschichte, ihre Musik Ende der 70er Jahre bis ins Jahr 1980. Eben zu Beginn eine Aufnahme aus dem Januar 1980, The Sound of Music, mitenthalten auf dem Doppelalbum Still, erschien 1981, zu einer Zeit also, als es die Gruppe schon nicht mehr gab. Aber zu all dem kommen wir noch ausführlicher im Laufe dieser beiden Sendestunden. Die Musik bis 3 Uhr ist nicht immer leicht verdaulich, ist oft düster, bedrohlich und wahrscheinlich ist vieles auch nur den echten Fans geläufig und vertraut. Allerdings gibt es bis heute eine anhaltend große Anzahl von denen. Aber unter all den Joy Division Liedern gibt es eines, das sozusagen ins kollektive Gedächtnis der populären Musik eingegangen ist. Viele Male nachgespielt, Coverversion en masse. Als Tipp einfach mal den Songtitel bei Google eintippen und sehen, wie viele Versionen es inzwischen gibt und von wem. Ich spiele den Song heute insgesamt 3-mal, natürlich auch noch das Original. Aber hier erstmal eine Version der New Yorker Band Swans von 1988. Ihre nah am Original angelehnte Version von Love Will Tear Us Apart. Zuerst das mit Abstand bekannteste Lied von Joy Division, Love Will Tear Us Apart. In einer Coverversion 8 Jahre später, 1988, der New Yorker Band um den Sänger und Gitarristen Michael Gira mit Namen Swans, so ist die Band. Danach Transmission, auch so eine Art Joy Division Klassiker, allerdings hier eben in einer frühen Version, aufgenommen 1978 und seinerzeit gedacht als Bestandteil des ersten Joy Division Albums, von der Band allerdings gestoppt und nicht für eine Veröffentlichung freigegeben. Die waren nicht zufrieden mit der Produktion. Diese frühen Aufnahmen kursierten jahrelang als Bootlegs, bis sie 1994 als sogenanntes Warsaw-Album auch offiziell erhältlich wurden. Warsaw, Warschau, deshalb, weil das der erste Name der Band war, genau genommen sogar der zweite, denn ganz am Anfang nannten sich Hook, Albrecht und Curtis Stiff Kittens, mochten diesen Namen aber schnell nicht mehr und änderten ihn in Warsaw. Inspiriert durch David Bowies und Brian Enos Stück Warsawa, Warszawa vom Bowie-Album Low. Aber auch Warsaw hielt nicht lange. Ende 1977 wurde daraus Joy Division. In London gab es nämlich eine Punkband namens Warsaw Pact. Und es gab Komplikationen wegen Verwechslung etc. Nun also Joy Division, inspiriert durch ein Buch über den Zweiten Weltkrieg, in dem mit Joy Division eine Abteilung in Konzentrationslager bezeichnet wurde, in der Frauen den Nazi-Aufsehern als Prostituierte dienen mussten. Aber erstmal zurück zu den Anfängen. Unsere Geschichte spielt in Manchester. Dort sahen Peter Hook, Bernard Albrecht, erst später nannte er sich um in Bernard Sumner, und Ian Curtis die Sex Pistols auf einem Konzert, Sommer 76, beschlossen, eine eigene Band zu gründen, suchten einen Schlagzeuger und hatten schließlich am 29. Mai 1977 im Electric Circus in Manchester ihren ersten Live-Auftritt als Warsaw. Und hier ist also das namensgebende Bowie-Eno-Stück Warszawa aus demselben Jahr. Thank you. Shava, das waren David Bowie und Brian Eno aus dem David Bowie-Album Low von 1977. Und auch hier sieht man schon die Differenz zum Punk, denn Punkbands hätten sich bestimmt nicht dieses düstere 6-Minuten-Stück zum Vorbild und als Namensvorlage genommen. Aber Warsaw und später Joy Division waren von Anfang an anders. Auf andere Weise intensiv, aber mehr eine Art nach innen gewandte Intensität. Weniger rotzfrech als Punks, als vielmehr mit introvertierter, depressiv leidender Aura. Aber ich will gar nicht zu sehr ins Psychologische abgleiten. Allein die Musik heute im Programm lässt die Unterschiede zwischen zum Beispiel Sex Pistols und Joy Division ganz deutlich hervortreten. Ich sagte vorhin schon, von Beginn an gehörten Peter Hook, Bernard Albrecht und Ian Curtis zur Gruppe. Alle drei aus Manchester, alle drei Jahrgang 1956. Nach einigem Hin und Her hatte man auch irgendwann im Spätsommer 1977 in Stephen Morris, den endgültigen, den richtigen Schlagzeuger, gefunden. Der war ein Jahr jünger als die anderen, geboren im Oktober 1957, auch in Manchester. Die Geschichte von Joy Division, wenn man sie nachliest in Artikeln, Biografien oder auch im Buch von Ian Curtis' Frau Deborah, dann ist die gar nicht so verschieden von so vielen anderen. Die Anfänge in kleinen Clubs, wenig Zuschauer, kein Geld, Streitigkeiten innerhalb der Band, aber auch der unbedingte Wille, durchzuhalten, es zu schaffen. Die richtigen Leute kennenlernen, Journalisten, die gut über einen schreiben, die langsame Verbreitung der Bekanntheit aus einem Underground geheimtippt, spricht es sich rum bis ins wichtige London. Und irgendwann erscheint das erste Album, aufgenommen im April 1979. Und bis heute ist es ein Klassiker der Nach-Punk-Ära geblieben. Unknown Pleasures, und mit diesem Discord, Disorder beginnt es. Takes hold, then you know. Hintereinander Disorder und Shadowplay, zwei Joy Division Lieder auch aus ihrem Debütalbum Unknown Pleasures von 1979. Das zweite, also Shadowplay, allerdings in einer früheren Version und jetzt mit enthalten auch in dem Warsaw Album mit frühen Joy Division bzw. Warsaw Aufnahmen. Was auch heute noch beim Hören von Unknown Pleasures auffällt, ist die Art der Studioproduktion von Produzent Martin Hennett. Auch der gehörte zu den bekannten Leuten der Manchester-Szene jener Jahre, studierte ursprünglich Chemie, wechselte aber ins Produzenten-, ins Tonstudio-Fach, produzierte unter anderem die Buzzcocks, später Magazine, U2, Happy Mondays, andere mehr, aber vor allem in den Alben und Singles von Joy Division fand er ein ideales Feld für seine ganz eigene, immer innovative Klangsprache. Wie das Schlagzeug klingt, die Verbindung vor allen Dingen dann auf dem Nachfolgealbum Closer von Drum Machines mit echtem Schlagzeug, die Hallräume, der Einsatz von Elektronik, Synthesizer, das alles zusammen klingt düster, kalt, aber gleichzeitig auch sehr atmosphärisch und ausdrucksstark. Bernard Sumner, zu der Zeit noch Bernard Albrecht, hat mal beklagt, wie wenig der Studio-Sound von Joy Division eigentlich mit der Live-Performance zu tun hat. Zum Beispiel auch in eigener Sache gesprochen, wie verhältnismäßig wenig die Gitarre im Vordergrund steht, aber gerade dieser spezielle Martin Hennett-Touch machte aus Joy Division diese einzigartige Band, die, wie ich finde, auch noch ein Vierteljahrhundert später ausstrahlt und deren Platten auch heute noch eigen individuell klingen. Martin Hennett selbst starb im April 1991 nach einem Herzanfall. Er wurde 41 Jahre. Oh.

every corner, abandoned too soon. Sit down with due care, don't walk away. In silence, don't walk away. Eine Single aus dem Jahr 1979, Atmosphere, nicht mit enthalten auf dem Album vom selben Jahr, Unknown Pleasures. Daraus war das New Dawn Fades davor. Beides produziert von Martin Hennett. Er verpasste den Studioaufnahmen von Joy Division diesen unverwechselbaren Sound. Ich sagte es. Etwas mehr als zwei Wochen vor Ian Curtis Tod gaben Joy Division ihr letztes Live-Konzert am 2. Mai 1980 in Birmingham in der Universität. Dieses Konzert wurde mitgeschnitten und ein Jahr später posthum veröffentlicht als ein Teil des Doppelalbums Still. Ein erster Ausschnitt daraus, Means to an End. I always look to you. Soundcheck geht es heute um die englische Band Joy Division, 25 Jahre nach dem Tod ihres Sängers Ian Curtis am 18. Mai 1980. Dazu mehr in der zweiten Stunde. Bis zu den Nachrichten gleich eine der seltenen Coverversionen, Velvet Underground Sister Ray, in einer Liveaufnahme vom 3. April 1980 aus dem Moonlight Club in London. Und auch noch die Absage des eben gehörten She's Lost Control. Das weist im Text auch auf Curtis' eigene Krankheit hin. Er war Epileptiker. Auch dazu mehr nach den 2 Uhr Nachrichten. Hier erstmal Ian Curtis, Bernard Sumner, Peter Hook und Steve Morris mit ihrer Version von Sister Ray. Just my sister, they said.